Der goldene Hirsch. Als in der Gemeinde Hunsübel der Bergbau noch in höchster Blüte stand, hielt sich daselbst auch ein böhmischer Bergmann mit Namen Woduschek auf. Dieser bemerkte eines späten Herbstabends auf dem Heimwege von einem seiner freien Schürfgänge inmitten des dichtesten Fichtenwaldes auf einmal ein magisches goldenes Leuchten, das die Form eines Hirsches zeigte. Obgleich sich ihm darüber aus Furcht und Grauen die Haare sträubten, entschloss er sich doch nach längerem Zögern, der Sache auf den Grunde zu gehen. Langsam, Gebete murmelnd und sich bekreuzigend, schlich er der Stelle immer näher. Doch je weiter er herankam, umso bleicher wurde der Schein. Als er sie endlich erreicht hatte, war der Schein sogar gänzlich verschwunden. Als er aber im Lichte seiner Berglampe den Boden untersuchte, um die Ursache für das seltsame Schauspiel zu erkunden, bemerkte er plötzlich zu seiner großen Freude einen großen reichen Goldschatz. Dieser lag teilweise sogar über Tage. Aus Furcht, dass dieser kostbare Fund auch von anderen Menschen zufällig bemerkt und weggenommen werden könne, bedeckte er die Fundstelle wieder mit leichter, reiner Walderde. Obendrauf setzte er zu seiner Orientierung einen größeren Stein, in den er zuvor einen Hirsch eingemeißelt hatte. Glückstrunken begab er sich alsdann auf den Heimweg, aber ungetreu seinem Vorsatz, die ganze Sache für sich allein zu behalten, drängelte ihn doch sein übervolles Herz, mit einem seiner besten Freunde, einem Einwohner Hunsübels, Mitteilungen davon zu machen. Als dieser dem Vorfall keinen Glauben schenken wolle, ließ er sich sogar dazu verleiten, ihm nach Abnahme eines schweren Eides den Fund zu zeigen. Mit verbundenen Augen führte er ihn an die betreffende Stelle. Nach Abnahme der Binde konnte sich der erstaunte Freund von dem Vorhandensein dieses kostbaren Schatzes überzeugen. In Kreuz- und Quergängen wurde der Mann wieder mit verbundenen Augen zurückgeführt, um sich sicher zu sein, dass die Rückkehr zu dieser Fundstelle zu unterbinden war. Aber trotz strengster Geheimhaltungspflicht sickerte mit der Zeit doch etwas von dem Schatz in die Einwohnerschaft durch. Ja, die Kunde drang letztendlich bis zu der Behörde. Diese wollte der Angelegenheit sofort energisch auf den Grunde gehen. Doch der Bergmann Woduschek, dem eine Inhaftierung drohte, hatte davon erfahren und war über die Grenze nach Böhmen geflohen. Nun aber begann seitens der Behörde und der Einwohnerschaft des kleinen armen Bergdörfchens eine fieberhafte Suche nach diesem Schatz. Doch alles Suchen blieb vergeblich. Und so schlief es nach und nach gänzlich ein. Nur die Hoffnung blieb, doch noch einmal zufällig den Goldschatz zu entdecken. Als nach vielen Jahren in Stützengrün ein Gasthof errichtet wurde, wurden dazu auch Steine verwendet, die mit der Erlaubnis der Revierverwaltung aus den Staatswaldungen zusammengetragen worden waren. Und da entdeckte auf einmal ein Maurer beim Zurichten derselben den langgesuchten Stein mit dem eingemeißelten Hirsch. Da aber niemand mehr sagen konnte, wo der Stein einst gelegen hatte, zerrann auch diese letzte Hoffnung, diesen Schatz jemals zu finden. So ruht er wohl auch noch heute, geborgen und geschützt im Schoße des Mutters Erde. Der goldene Hirsch.